sie, wenn du sie wieder siehst, dass ich sie nicht vergessen kann. Sag es ihr, wenn du sie von mir grüßt. Ich beneide ihren Mann. Sag ihr auch, ich lieb sie immer noch. Und ich weiß nicht, ob das ihr vergeht. Es führt einen Weg zurück, falls ich.